Liebster Gott, wann werd ich sterben? Meine Zeit läuft immer und des alten Adams weißt du, Vater, mehr als wohl. Ach Gott, wer So wünsch ich mir zu guter Letzt ein selig Stündlein wohl zu sterben, das mich statt allem Leid ergötzt und krönet mich zum Himmelserben. Komm, sanfter Tod, und zeige mir, wo dort mein Freund in Ruhe weidet, bis meine Seele auch mit Begier zu ihm.